Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Wir haben 21.40 Uhr, ich habe gerade mal ein bisschen in das Spiel der deutschen Nationalmannschaft reingeguckt gegen Frankreich. Aber ich bin kein Fußballfan. Ich hasse Fußball. Ich gucke meistens, ob die Deutschen verloren haben oder ob Bayern verloren hat. Und so, hab das Fenster ein bisschen auf hier. Frische Luft rein. Also die hatten eigentlich für heute Regen angesagt, aber irgendwie ist nichts runtergekommen, auf jeden Fall nicht in Oldenburg. Und ja, morgen kommt meine kleine Süße wieder zu mir bis zum Sonntag. Und dann ist wieder ein bisschen gut für mein kleines Löwenherz. Was zum Knuddeln und. Ach, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Es sind wieder 5 Tage und es ist wieder. Balsam für meine Seele und wenigstens einer, der mit mir knutscht, kuschelt, mich ableckt. Ne? Und sie muss ja, ich bin ja der Rudelführer, sonst gibt es ja kein Leckerli von mir, aber ich denke schon, sie macht das freiwillig. Ne? Hier im Haus ist was los, Leute. Das ist. Das darf ich eigentlich gar nicht öffentlich machen. Aber das ist. Besonders Gammel-Gandalf und. Mein Nachbar jetzt mittlerweile auch, der hat auch irgendwie die falschen Pillen eingeworfen, würde ich sagen. Der ist wirklich, wirklich psychisch krank. Also der. Dem muss man auch genau aufpassen, was man sagt. Man sagt, du bist lieb und freundlich, gib ihm mal eine Hähnchenkeule rüber oder ein gebratenes Kotelett. Ja, das Kotelett hat er gegessen, hat er mir gesagt, war ja Schweinefleisch. Ne? Aber die Hähnchenkeule hat er seinen scheiß Katzen zum Fressen gegeben. Ich tue da nicht für seine Katzen Futter kochen. Ne? Aber also der ist auch, wenn der. Ach, Wahnsinn. Wahnsinn. Also der redet jetzt auch schon wieder seit 3 Tagen mit mir nicht mehr. Hat er seine Türe immer zu. Normalerweise hat er die Türe offen. Und damit seine scheiß Katzen raus können. Damit die ins Treppenhaus pissen können. Ne? Aber so, seit ein paar Tagen hat er die Türe erst abends auf oder fast gar nicht mehr, weil ihm halt ein Furz quer sitzt, weil ich halt gesagt hatte, hier Gammel Gandalf, den musst du mit Vorsicht genießen und dann, du bist komisch, ich trau dir nicht und der ist doch ganz lieb und nett, ne? Aber vor ein paar Tagen noch sagen, oh, ich hoffe, der stirbt bald, ne? Ja. Oh, Wahnsinn, also der hat auch den Knall nicht gehört. So, ich versuche jetzt was zu schlafen. Ich muss morgen früh um 7 Uhr aufstehen, also muss nicht, aber habe meine Wecker um 7 Uhr gestellt, damit ich das auch mitkriege. Und dann so um 7:45, 7:50 fahre ich dann los und hole meine Kleine ab. Ja, das Haus ist eine Irrenanstalt. Naja, so, in diesem Sinne, euch allen noch einen angenehmen Abend und. Lasst es krachen, nicht alles so ernst nehmen, aber hier im Moment, was hier in dem Haus abgeht, ja, da tut er noch Briefe irgendwie in die falschen Briefkästen schmeißen, hier die Ukraine knallen die Türe immer zu, und dann hat er das bei Gammel Gandalf reingeworfen und so, ne, aber der kriegt sein Fett noch weg, also Gammel Gandalf und mein Nachbar, die kriegen beide noch ihr Fett weg, also, bin gerade was am Plan. Hasta la vista, Baby. So, ich bin jetzt raus und in diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen.